Deutschlandfunk. Hey, in diesem Podcast begeben wir uns auf eine Zeitreise durch Deutschland zwischen 1918 und 1959. Das sind die Jahre, die der Literaturwissenschaftler Viktor Klemperer in seinen Tagebüchern festgehalten hat. Das hier ist die 8. Folge. Wir befinden uns inmitten der Jahre 1939 bis 1940 und damit in den Anfängen des Zweiten Weltkriegs. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin Journalistin und Historikerin und begleite euch als Host durch jede Folge. Die Geschichte geht weiter. Viktor Klemperers Tagebücher 1918 bis 1959. Haupttätigkeit dieses Tages: Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Führersgeburtstag, der Schöpfer Großdeutschlands 50 Jahre. Seit heute Brotkarten, Schokolade beschlagnahmt. Folge 8. Absolutes Dunkel. Nur wenige Stunden, nachdem deutsche Truppen in den frühen Morgenstunden des 1. September 1939 über Polen herfallen, tritt Adolf Hitler an das Rednerpult des Reichstages. Tosender Applaus donnert ihm entgegen, als er den Beginn des Zweiten Weltkriegs rechtfertigt. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die Behauptung, dass Polen zuerst geschossen habe, ist jedoch nichts als eine Propagandalüge. Einen Überfall nahe der polnischen Grenze hatte die SS selbst verübt, um dem NS-Regime einen Grund zur Kriegserklärung zu liefern. Die Deutschen sollten nicht als Angreifer, sondern als Verteidiger in die Geschichte eingehen. In der letzten Folge haben wir gehört, wie sich die Situation für jüdische Deutsche seit den Novemberpogromen dramatisch verschlechtert hat. Die Gewalt ist seitdem völlig entfesselt und die Repressionen nehmen immer weiter zu. Mehrere Male müssen die Klemperers Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen und überlegen deshalb nun doch, Deutschland zu verlassen. Doch die politische Strategie der Nazis ist es nun nicht mehr, Jüdinnen und Juden zur Auswanderung zu bringen. Wenn Viktor Klemperer in dieser Folge von befreundeten jüdischen Familien, Nachbarn oder Kollegen spricht, dann vor allem dahingehend, wohin sie emigrieren wollen. Meist ist so eine Ausreise jedoch illegal und nur unter schwierigsten Bedingungen möglich. Denn die Nazis haben angefangen, die Pässe von jüdischen Deutschen einzuziehen und ihr Privatvermögen, Eigentum und ihre Wohnräume zu enteignen. Auch die Migrationspolitik der potenziellen Reiseziele wird immer weiter verschärft. Länder wie Frankreich, Schweden, die USA oder auch England nehmen kaum noch jemanden auf. Die Ausreise von Eva und Viktor Klemperer in die USA scheitert an der ellenlangen Warteliste. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erscheint die Zukunft noch unsicherer. In seinen Notizen beschreibt Viktor Klemperer die Wirrungen und Unabsehbarkeit der Situation. Steuern werden erhöht und ab sofort ist es verboten, ausländische Sender zu hören. Zudem müssen Eva und er 1940 aus ihrem Haus in Dresden ausziehen und in eine kleine Wohnung in einem sogenannten Ghettohaus umsiedeln. Lebensmittel erhalten sie nur noch durch Essensmarken. Es beginnt ein demütigender neuer Lebensabschnitt, der viele tiefe Einschnitte mit sich bringt. Und damit starten wir jetzt in die Tagebücher der Jahre 1939 bis 1940. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Zuck und Zitter. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Gesinnungslunterei. Ich übergebe dem Feuer die Schriften. Demokraten jüdischer Prägung. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen deutschen Sendern. Wir übertrugen am Geburtstag des Führers. Der natürlich nicht kam, waren die Polen. 1939. Neujahr Sonntag. Wir waren gestern zu Fräulein Dr. Klump und ihrer Schwester Hirschel eingeladen. Der Weg bei vielem halbgetautem Schnee unendlich schwierig und teuer. Der Chauffeur kannte mich noch. Sie können nun nicht mehr fahren, Herr Professor. Bemitleidete, schimpfte. Das tun alle, aber alle sagen Heil Hitler. Fräulein Klump erzählte Grausiges aus Frankfurt und ihrer Heimat Ulm. Alle Lehrer vom Philanthropium kamen nach Buchenwald. Hirsch hatte Glück, denn er brach den Knöchel und wurde ins Lazarett gebracht. Dort freilich so schlecht geschient, dass ihm nachher der Knöchel noch einmal gebrochen werden musste. Fräulein Klump wurde vom Mob gestoßen und belästigt. Polizei stand unbewegt dabei. In Ulm jagte man den Rabbiner mit angezündetem Bart um den Marktbrunnen und schlug ihm auf die Hände, wenn er nach dem Bart griff. Herr Hirschel war gerade in dieser Nacht im Zug nach Paris. Man wollte ihn herausholen. Ahnungslos, was vorging, setzte er sich energisch zur Wehr. Der Schlafwagenschaffner nahm seine Partei gegen die SS-Raudis und so ließen sie ihn durch. In Paris las er am anderen Morgen Extrablätter. Er hätte nie den Mut zum einschüchternden Widerstand aufgebracht, wenn er im Bilde gewesen wäre. 8. Januar, Sonntag. Ich lese ungemein viel vor, teils Evers Augen, teils meiner Leere und Unruhe halber. Englisch treibe ich viel zu wenig, vielleicht weil ich nicht recht daran glaube, hier fortzukommen und immer noch auf das Wunder warte, wir möchten eines Tages ohne den Führer aufwachen. Ein sehr herzlicher und sehr deprimierter Brief von Frau Schaps. Ein sehr trübseliger von Lissi Meyerhof. Auf einem Kostümfestbild aus dem Jahre 1906 ist ein junges Mädel, Otti Steinhardt, irgendwie den Meyerhofs verwandt und von Erich Meyerhof angeschwärmt. Lissi berichtet ganz sachlich, ein Angehöriger der Otti hat Selbstmord verübt, weil eine Emigrationshoffnung scheiterte. Vor Schreck ist Otti am Herzschlag gestorben. 10. Januar, Dienstag. Es gibt keine deutsche oder westeuropäische Judenfrage. Wer sie anerkennt, übernimmt oder bestätigt nur die falsche These der NSDAP und stellt sich in ihren Dienst. Bis 1933 und mindestens ein volles Jahrhundert hindurch sind die deutschen Juden durchaus Deutsche gewesen und sonst gar nichts. Beweis: die Abertausende von Halb-, Viertel- etc. Juden und Judenstämmlinge. Beweis für gänzlich reibungsloses Leben und Mitarbeiten in allen Bezirken deutschen Lebens. Der immer vorhandene Antisemitismus ist gar kein Gegenbeweis. Denn die Fremdheit zwischen Juden und Ariern, die Reibung zwischen ihnen war nicht halb so groß wie die etwa zwischen Protestanten und Katholiken oder zwischen Arbeitgebern und Nehmern oder zwischen Ostpreußen etwa und Südbayern oder Rheinländern und Berlinern. Die deutschen Juden waren ein Teil des deutschen Volkes, wie die französischen Juden ein Teil des französischen Volkes waren. Es gibt nur eine Lösung der deutschen oder westeuropäischen Judenfrage. Die Mattsetzung ihrer Erfinder. 22. Januar. Interessant die eingeschmuggelten Zeitungen Manchester Guardian and New Review. Ungemein antinarzistisch, immer bissig, oft witzig, aber natürlich mit Gerüchten gespeist und auf Vermutungen angewiesen. Zur Sprache gehört im Wetterbericht die Regenfront zu den Wortmilitarisierungen des Dritten Reichs? Ich glaube es fast. Annemarie kam am Donnerstag zum Abendbrot, brachte als Weihnachtsgeschenk 3 Flaschen Burgunder, 1 Flasche Sekt und 1 Flasche Cognac. 5. Februar, Sonntag. Auf die vielen Bewerbungen keine Antwort. Professor Best hat Evas Augen für wiederhergestellt erklärt, aber die Beschwerden sind nicht ganz behoben. Keine Aufregungen. Fahrten in die Stadt, zum Arzt, zu Einkäufen sind immer deprimierend, schwierig und sehr teuer. Wir aßen ein paar Mal auf dem Bahnhof. Einmal drangen wir zu dem Markthallenrestaurant vor, das uns voriges Jahr so gut gefiel. Als wir müde und hungrig hinkamen, hing ein neues Schild dort, Juden unerwünscht. Wir fuhren also wieder zum Bahnhof. 24. Februar, Freitag. Nachdem ich vorher ein paar Mal zögernd zur Einleitung angesetzt hatte, begann ich am 12.2. das 1. Kapitel der Vita, verbiss mich da rein und schrieb es bis gestern zu Ende. 6. März, Montag. Gusti Wieckhardt schrieb einen rührenden Brief. Sie sei hier, um ihre Emigration nach England zu bewerkstelligen. Sie wolle, wie die Russen sagen, sich vor dem Sterben mit allen Gegnern versöhnen. In der gegenwärtigen Tragik erscheine klein, was man vorher wichtig genommen habe. Ich telefonierte ihr sofort sehr herzlich. Gusti kam prompt zu uns. Es war von Vergangenem keine Rede, wir fanden uns mit vieler Herzlichkeit zusammen. Das geht umso leichter, als ihre Liebe zu Russland sehr abgekühlt scheint. Hätte ich damals nach Russland hereingekonnt, sagt sie, so wäre ich wahrscheinlich schon als Trotzkistin erschossen. Gusti erzählt von dem Judenelend in Wien. Inzwischen ist uns Silberabgabe und Steuererhöhung als Intermezzo-Verengung auferlegt worden. Gusti selber nimmt einen Posten als Köchin bei zwei alten philanthropischen Damen in England an. Jeder bemüht sich krampfhaft hinauszukommen, aber es wird immer schwerer. Vom amerikanischen Generalkonsulat in Berlin erhielten wir die Vormerknummern der Warteliste 56.429 und 30. 14. März, Dienstag. Annemarie hier. Wir gaben ihr unser Silberzeug. Kann sie es uns nicht in geänderter Zeit zurückgeben, so ist es ihr geschenkt. Wird die Silberabgabe auch auf die Arier ausgedehnt, so soll sie es in die Elbe werfen. Aber in die Hände der Nazis soll es nicht fallen. Am 10. holte ich meine Kennkarte vom Landratsamt, wie die Amtshauptmannschaft jetzt heißt. Großes J auf der Vorderseite, Abdrücke beider Zeigefinger. Viktor Israel. 7. April, Karfreitag. Kühler Frühling und ziemlich lange Tage. Wie sehr hätte ich ihn begrüßt, wenn ich noch fahren könnte. Jelskis fuhren am 3. April nach Montevideo. Heinz Machold legte eine Dienerprüfung ab und findet mit seiner Frau eine Stellung in England als Diener-Ehepaar. Dies ist ernst, während Gusti Wiekarts Köchinposten salonhaft zu sein scheint. Sie plant schon jetzt ein Opus Tagebuch einer Köchin. Sussmann ist bereits in Stockholm, Hirschels warten auf Einreise nach Frankreich. Nur wir. 9. April, Ostersonntag. Heute Morgen als Antwort auf unseren Ostergruß mit Einladung zum Mittwoch ein Brief von Moral. Er sei einsam, ohne Hoffnung, er komme gern, wenn er am Mittwoch noch lebe. Anders könne man ja jetzt keine Zusage fassen. So schreibt dieser Mann der zeremoniellsten Form. Überall diese abscheuliche Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, bei den ausländischen Regierungen auch. Sie zittern alle, sie halten Hitler für unbesieglich. Deshalb ist er unbesieglich. Wir übertrugen am Geburtstag des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht seit vormittags 11 Uhr, also 4,5 Stunden hindurch, Berichte von der gewaltigen Parade. 20. April, Führersgeburtstag. Der Schöpfer Großdeutschlands 50 Jahre. Zwei Tage Fahnen, Prunk und Sonderausgaben der Zeitungen, Vergottung sich überschlagend. So wie gestern in der Festzeitung ganz klein gedruckt die beinahe tägliche Notiz steht, zwei Landesverräter hingerichtet, so geht mir kleingedruckt täglich durch den Kopf, werden sie uns totschlagen? Aber wirklich nur kleingedruckt und nebenbei. 3. Mai, Mittwoch, gegen Abend. Eben war Gusti bei uns. Es ist ihr ganz unvermutet plötzlich gelungen herauszukommen. Sie fährt morgen nach London. Merkwürdige und eigentlich doch selbstverständliche psychologische Betrachtung. Bisher war Gusti leidenschaftlich an der politischen Entwicklung interessiert, fieberte nach dem endlichen Ausbruch des Krieges, war randvoll von Radioberichten etc. Heute war das alles wie fortgeblasen. Mag aus Deutschland werden, was will. Das alles liegt hinter mir. Sie sagte das natürlich nicht wörtlich so. Es sprang einem förmlich aus ihrem ganzen Verhalten entgegen. Zähne aufeinander und am Curriculum weitergeschrieben. Morgen mag es wieder gehen, heute brach ich mitten im Wort ab. Vergangenen Mittwoch waren wir zum Café bei Moral in der Pillnitzer Landstraße. Ich halte ihn für einen Selbstmordkandidaten. Eva schenkte Gusti ein altes Kochbuch ihrer Großmutter. Ich schrieb hinein, kochen, schmoren, dünsten, braten, lass die Kunst den Literaten. Braten, schmoren, kochen, dünsten, wirke treu in Küchenkünsten. Dünsten, braten, schmoren, kochen, nur nicht feig zu Kreuz gekrochen. Kochen, braten, dünsten, schmoren, noch ist Polen nicht verloren. 20. Juni, Dienstag. Der Garten blüht, wie er noch nie geblüht hat. Rosen über Rosen, Jasmin, Nelken, Helianthemum, dabei meist nasse Schwüle, wenn es nicht gießt. Bis vor wenigen Tagen hat es auch gegossen, aber bei Hundekälte. Noch am 17. zündeten wir den Ofen wieder an, nachdem wir keine 3 Tage mit dem Heizen aufgehört hatten. 4. Juli, Mittwoch. Der 29. Juni hat uns diesmal besonders gerührt. 35 Jahre und nun diese Lage, diese Einsamkeit, diese ungeheure Spannung. Wir waren aber im Ganzen vergnügt und beinahe zuversichtlich. Am Abend tranken wir eine ganze Flasche Uzzotern. 25. Juli. Ein junger Tramfahrer, ich hielt ihn erst für Anfang 20, er muss aber ein paar Jahre mehr gehabt haben. Wissen Sie, wieso man den Bismarckplatz geändert hat? Die Trennung der Rasenflächen war erst anders. Die Wege zeichneten die Linien der englischen Flagge ein, die Schräglinien. Scherz oder Ernst? Ernst und wirklich wahr. Meine Schwiegermutter hat es gesagt, sie ist Engländerin. Sie ist nach England zurück, es gefällt ihr hier nicht mehr. Das dürfen Sie gar nicht laut sagen. Man darf vieles nicht mehr laut sagen. Haben Sie Schwierigkeiten? Meine zwei Jungen haben englische Vornamen, die soll ich ändern. Hier stieg ein Mann mit Parteiknopf auf. Schluss der Unterhaltung. 14. August, Montag. Gestern der Iduna-Agent, von dem ich weiß, dass er einmal im Sanatorium war, kam wegen der Feuerversicherung. Wie es mir gehe. Schlecht natürlich. Er feierlich, er bringe Gutes, er könne helfen, steht auf. Zuerst begrüße ich Sie als Kriegskameraden, schüttelt mir die Hand. Und nun wollen wir uns duzen. Ich wurde bedenklich. Sie sind ein bisschen erregt. Erzählen Sie mir erst, was Sie bringen. Wir wollen uns unterhalten. Sie sind doch auch mit der Führung unzufrieden. Ich sagte, es sei zu politischen Gesprächen jetzt nicht die Zeit. Er, meine Freunde wissen, dass man mich irrtümlich als manisch-depressiv in 4 Irrenhäusern untersucht und dann als gesund entlassen hat. Ich sagte, ich sei nicht der richtige Mann, versprach ihm, meine Feuerversicherung zu verlängern und war froh, als er ohne Eklat hinaus war. 29. August, Dienstag. Es war mir ungeheuer schwer, den Abschnitt Paris 1903 zu beenden. Diese Tage rissen und reißen zu sehr an den Nerven. Die offene Mobilisierung ohne Ankündigung der Mobilisation, Menschen, Autos, Pferde, der Russenpakt und die ungeheure Wirrnis, Unabsehbarkeit der Lage. Vom Freitag bis Montag immerfort gesteigerte Spannung, Leute massenhaft in der Nacht zum Militärdienst geholt, Pferde von der Markthalle weg. Am Sonntagvormittag kam Moral, er wolle in Berlin bei einem arischen Freund untertauchen. Er rechne mit Kriegsausbruch und für diesen Fall mit abgeschossen werden. Dann am Nachmittag wurden Lebensmittelkarten verteilt. Ich fuhr abends zum Bahnhof, das Publikum sah recht bedrückt aus. Was uns besonders deprimierte, war die Meinung, wir würden unserem Katerchen zum sanften Ende verhelfen müssen, da er nur Fleisch frisst und wir jeden Tag 250 Gramm für ihn brauchen. Inzwischen haben wir ihn auf Fisch umgestellt. Von Stunde zu Stunde scheinen die Aussichten zwischen Krieg und Frieden zu schwanken. Wer kann Volksstimmung beurteilen? Bei 80 Millionen Unterbindung der Presse und allgemeiner Angst vor dem Mund auftun? Wer kann sagen, wie der Russlandpakt nach innen wirkt? Das Tollste war das Hand-in-Hand-Bild Ribbentrop-Stalin. Dagegen ist Machiavelli ein schuldloser Säugling. 4. September, Montagnachmittag. Sonntag zum Plauenschen Bahnhof. Ich kaufte eine Tafel Schokolade und fragte die ältliche Verkäuferin nach Radionachrichten. Sie erzählte vom Ultimatum England-Frankreichs. Ich fragte, abgelehnt? Sie lächelte, als sei ich ein Innocente, zuckte die Achseln. Aber natürlich. Im Bienert-Park der Krämer Berger, Soldat von 1914, jetzt Funker. Sie haben es gut jetzt. Ich? Ich rechne mit totgeschlagen werden. Sie sind aus allem heraus. Wir armen Hunde müssen wieder ran. Annemarie brachte zu Evas Geburtstag 2 Flaschen Sekt. Wir tranken damals eine und beschlossen, die zweite für den Tag der englischen Kriegserklärung aufzuheben. Also muss sie heute heran. Tagsüber war ich voller Hoffnung. 10. September, Sonntagvormittag. Einkommenssteuern um 50% erhöht. Verdunklung in Permanenz. Gestern Strafanwarnung, da die Disziplin des Verdunkelns nachließe. Alle Universitäten geschlossen bis auf Berlin, Wien, München, Leipzig, Jena. Benzinnot, Tankkarten. Verbot, Auslandssender zu hören. In den Zigarrenläden 20% Kriegssteuer. Ich habe gestern noch 2 Kisten hamstern können. Ich raffe Zigaretten, kaufe Tabak. Wie ist die Volksstimmung? Eben Nachbar Schmidt. Der Mann ist bieder und bestimmt nicht Nazi. Trägt aber jetzt den Existenzknopf. Sagt ganz ruhig, wir siegen. Wenn der Mann das glaubt, und vielleicht glauben es Millionen. Am dunkelsten ist die Lage für unser Katerchen. 13. September, Mittwoch. Am Montag wieder Haussuchung. Nach Rundfunk. Liebenswürdiges Kinderspiel von 30 Minuten, aber doch Haussuchung. 18. September, Montag. Freitag und Sonnabend durch Moral verdorben. Er kündigte sich aufgeregt an, kam nicht, schrieb noch einmal, er fiebere, wollte doch kommen. Kam wieder nicht. Ich wollte zu ihm, traf ihn hier vor der Tür, dann war er ein Jammerbild den ganzen Sonnabendnachmittag bei uns, ließ sich Selbstmordgedanken ausreden. Man hat ihm seine Wohnung zum 15.10. genommen, er soll nur ein Zimmer haben, sich von seiner Wirtschafterin nach 28 Jahren trennen. Am Abend ein freundlicher Polizist. Ich musste unterschreiben, dass ich vom Ausgehverbot nach 8 Uhr abends Kenntnis habe. 20. September, Mittwoch. Gestern Befehl, Sicherheitskonto mit beschränkter Verfügung, Ablieferung alles Bargeldes. 22. September, Freitag. Wege über Wege, gänzliche Zerschlagenheit der Nerven bei Eva und mir. Seit einer Reihe von Tagen keinen Strich mehr am Curriculum. 25. September, Montag. Seit heute Brotkarten, Schokolade beschlagnahmt. 9. Oktober, Montag. Moraltod. Selbstmord, Nacht 1. auf 2.10. Am Morgen des 2. kam eine Karte von uns zu ihm und wir warteten auf Antwort. Gestern der Brief seiner Emma. Gestern Vormittag, ich war unrasiert und ohne Kragen, macht uns das Ehepaar Feder Besuch. Ihm war der Fall Moral schon seit Tagen bekannt. Dem Mann war trotz seines Protestantismus das Begräbnis auf einem evangelischen Friedhof verweigert worden, weil er Volljude sei. Ja, und im Übrigen habe ich heute Geburtstag. Wir bemühen uns, froh zu sein und auf den nächsten Geburtstag zu hoffen. 18. Oktober, Mittwoch. Curriculum 6 endlich fertig. Ein voller Monat Arbeit, freilich bei ewiger Inanspruchnahme, Wirtschaft, Verdunklung, Einkauf. Gestern in dem Nordseeladen noch ein besonderes Erlebnis. Durch die ganze Länge des großen Raumes eine dicke Schlange. Ich trete mit an. Sofort waren hinter mir Dutzende neuer Leute. Ich konnte nicht sehen, was am Ladentisch geschah. Nach einer Weile fragte ich einen jungen Arbeiter vor mir, »Was gibt es? Erst waren es Sprotten, jetzt sind die Pakete länger.« Dann sah ich den Ausgabepunkt. Ein Mädchen stand vor der Schlange und verteilte Kassenscheine. Ein anderes Mädchen tippte diese Scheine an der Registrierkasse nach einer Liste in ihrer Hand. 20, 25, 20, 25, 25, immer winzige, annähernd gleiche Beträge. Ein Bursche brachte eine Holzkiste, aus der gleichartige weiße Päckchen auf den Ladentisch gelegt wurden. Wer seinen Schein erhalten hatte, wanderte zur Kasse, Schlange 2, und zahlte, ging dann zur Verteilerin vor Schlange 1 zurück. Ich bekam einen Schein über 20 Pfennig. Beim Hinreichen fragte ich, was ich gekauft hätte. Bücklinge. Es waren 2 Ponybücklinge und 2 Sprottenbabys. Dafür hatte ich 15 Minuten gestanden. 1. November, Mittwoch. Ein Zigarettenhändler sagte mir neulich, er verstehe die deutsche Politik nicht mehr. Russland, dem traue er nicht. Wie der Kerl lacht. Er meint das Bild Stalin und Ribbentrop, wo sich Stalin vor Lachen ausschüttet. 12. November, Sonntag. Am 8. November im Bürgerbräu München das Bombenattentat auf Hitler. In der Nacht nach dem Bekanntwerden des Attentats rechnete ich mit Verhaftung, Konzentrationslager, auch wohl Kugel. Am Sonnabend bei Feders zum Nachmittagstee. Freundliche Leute. Er bearbeitet meine Steuersache. Es sind entweder 25% der Einkommenssteuer an die Reichsvereinigung der Juden zu zahlen oder 13% an sie und 12% an die Kirche. Ich gab der bekennenden evangelischen Kirche. Eva sagte, ein Schritt mehr zum Konzentrationslager. Ich glaube aber doch, richtig gehandelt zu haben. Die jüdischen Gemeinden tendieren heute alle schroff zum Zionismus. Den mache ich genauso wenig mit wie den Nationalsozialismus oder den Bolschewismus. Liberal und deutsch forever. 21. November. Sprache. Mir ging auf, wie sehr der Ausdruck verschworene Gemeinschaft konspiratorischen Ursprungs ist und gerade das Gegenteil von Verschwörung, Treue zur offiziellen Staatsordnung nämlich, bedeuten soll. 28. November. Frau Feder erzählte von monarchistischen Volksstimmungen. Die Frau aus der Markthalle habe ihr ein längeres Gedicht hergesagt. Unter dem Kaiser habe man herrlich gelebt. In der Republik bei den Sozialdemokraten gab es auch noch Schweinebraten, aber bei Goebbels und Ley kriege man kaum ein Ei, bei Göring nicht mal Hering. Der Schluss lautete, wir wollen einen Kaiser von Gottes Gnaden und keinen Anstreicher aus Berchtesgaden. 9. Dezember, Sonnabend. Ich war am Montag im jüdischen Gemeindehaus, um meine Steuern und Winterhilfe zu zahlen. Großes Treiben. Von den Lebensmittelkarten wurden die Marken für Pfefferkuchen und Schokolade abgeschnitten. zugunsten derer, die Angehörige im Feld haben. Auch mussten die Kleiderkarten abgegeben werden. Juden erhalten Kleidung nur auf Sonderantrag bei der Gemeinde. Das waren so kleine Unannehmlichkeiten, die nicht mehr zählen. Dann wollte mich der anwesende Parteibeamte sprechen. Wir hätten Sie sowieso dieser Tage benachrichtigt, bis zum 1. April müssen Sie Ihr Haus verlassen. Sie können es verkaufen, vermieten, leer stehen lassen, Ihre Sache. Nur müssen Sie heraus. Es steht Ihnen ein Zimmer zu. Da Ihre Frau arisch ist, wird man Ihnen nach Möglichkeit zwei Zimmer anweisen. Am Donnerstag war er dann mit dem zuständigen Gemeindebeamten Estreicher zur Besichtigung hier. Bis zum 1. April müssen Sie Ihr Haus verlassen. Er war ungleich gefasster als ich. Gestern im Gemeindehaus Besprechung mit Estreicher. Ich ging ermutigt fort. Estreicher sagte im Wesentlichen, keinen Finger krumm machen, abwarten. Bis Mai ist noch so lang hin, wir alle hoffen. Diese Stimmung auf dem Gemeindeamt ist es, die mir Mut macht. 16. Dezember, Sonnabend. Letzten Sonntagabend kam Berger zu uns, der seinen Kramladen um die Ecke hat. Sehr braver Mann, kein Nazi. Ich hatte seiner Frau erzählt, dass wir das Haus aufgeben müssten. Er wolle es mieten, seinen Laden in unser Musikzimmer einrichten. Ich sagte Inuze, einverstanden, wenn sich bis zum 1. April nichts ändert. Und wenn er es nur auf den Zeitraum mietet, in dem sich das Regime hält. Er, vielleicht bis morgen, vielleicht auch noch 20 Jahre. So verblieben wir. Für mein Curriculum noch mehr als für mein 18. Jahrhundert muss ich immer wieder erwägen, keine siegreiche Revolution ohne Idee. Bestimmt. Aber ebenso bestimmt, nicht die Idee macht die Revolution, sondern die Not bringt sie zum Ausbruch. Und einmal in Aktion weicht sie von der Idee ab. 24. Dezember, Sonntagnachmittag. Eva schmückt den Baum, den ich mit sehr großer Mühe herangeschleppt habe. Sie ist noch deprimierter als ich. Wir sind eben sozusagen in extremis. Trotzdem ist diese Weihnacht nicht so trostlos wie die vorige. Damals war Friede. Die letzten Wochen für Hitler trotz ständiger Zeitungssiege offenbar sehr böse. Erst der Seesieg und gleich danach die Selbstvernichtung der Admiral Spee, dann die Selbstversenkung der Columbus vom Lloyd. Vor allem aber die große Warnung, nicht das zersetzende Lügengift der Auslandssender zu hören, mit den abschreckenden Urteilen, 2,5 Jahre Zuchthaus für eine ganze Familie in Danzig. Jetzt ist die Entscheidung im Gange und muss gegen Hitler fallen. Gestern der Budiker Berger, Sie haben doch keine Marken für Süßigkeiten, hier eine Bonbonniere. Gewiss, Berger verkauft mir die Schachtel und rechnet auf mein Haus. Immerhin. Und heute Frau Hesselbart, früher meine Hörerin vom Pädagogischen Institut, weil wir doch eine Reihe Marken nicht bekämen, bringe sie ein paar Weihnachtsgaben, nämlich 2 große Kalbsschnitzel, ein Ei, eine Büchse Kunsthonig, eine Tafel Schokolade, 2 Pfefferkuchen, ein paar Socken, 2 Büchsen Milch und 1,5 Liter offene Magermilch. Dazu eine Buchstudie von Reinhold Schneider, Corneilles Ethos. Wir waren beide wirklich erschüttert. Silvester 39, Sonntagabend. Wir sind dieses Silvester entschieden in böserer Lage als voriges Jahr. Die Fortnahme des Hauses droht. Trotzdem ist mir wohler zumute als damals. Es herrscht jetzt Bewegung. Ich bin überzeugt, dass der Nationalsozialismus im kommenden Jahr zusammenbricht. Vielleicht werden wir dabei zugrunde gehen. Er aber wird bestimmt enden und mit ihm, so oder so, der Schrecken. Schriftstellerisch kann ich mit 1939 zufrieden sein. An 200 engste Maschinenseiten des Curriculum sind fertig. Die Pogrome im November 38 haben, glaube ich, weniger Eindruck auf das Volk gemacht als der Abstrich der Tafel Schokolade zu Weihnachten. Die deutsche Wehrmacht hat den bewaffneten Schutz Dänemarks und Norwegens heute übernommen. Soeben findet der Einmarsch in Paris statt. Alle Augen sind nach oben gerichtet auf den Balkon. Noch einmal wollen Sie ihm danken. 1940. Was wir nun beanspruchen, das kann ich nicht genau sagen. Hauptsache ist, dass wir etwas bekommen. Hier ist London in deutscher Sprache. Zunächst eine Mitteilung. Im Anschluss an die Nachrichten werden wir Ihnen eine weitere Liste von Angehörigen der deutschen Wehrmacht geben, die gefallen sind. 13. Januar, Sonnabendabend. Gestern der SA-Beamte bei der jüdischen Gemeinde zum zweiten Mal unseres Hauses wegen hier. Auch sind wir vom 15. Februar ab gezwungen, unsere Markenwaren aus einem bestimmten Laden der Stadt zu holen. Täglich nur ein Dutzend Zeilen am Curriculum. Vom Morgen zum Abend Küche und Wirtschaftsgänge, am Nachmittag und Abend Vorlesen und immer Müdigkeit und der Wille, an nichts zu denken, die Nerven zu behalten, um Eva ein gutes Beispiel zu geben. Die Situation ist unendlich erschwert durch den ahnungslosen Kater, den wir mit fast unserer ganzen Fleischration am Leben halten und den unser Auszug das Leben kostet. Eva hängt leidenschaftlich an dem armen Vieh, dem es im Grunde besser geht als uns. 21. Januar, Sonntagabend. Der Frost setzte nur zwei Tage aus, dann wieder fortdauernd nachts 15, mittags 11 Grad Kälte. 11. Februar, Sonntag. Täglich Verurteilungen zu Zuchthaus wegen Abhören des feindlichen Rundfunks. Begründung: Die Nation müsse vor zersetzendem Lügengift geschützt werden. Jetzt wird im Freiheitskampf Todesstrafe für Abhören angedroht. Sprache: abgerahmte Frischmilch für Magermilch. 17. März, Sonntagabend. Über einen Monat ohne Tagebuchnotiz. Ich kann mich nicht mehr dazu aufraffen. Absolutes Dunkel der Lage. Greift Hitler an? Manchmal meine ich, er muss. Das unlösbarste Rätsel ist die Stimmung im Volk. Gerüchte und Stimmungen wechseln von Tag zu Tag, von Person zu Person. Vox populi zerfällt in zahllose Voces populi. Ich frage mich oft, wo der wilde Antisemitismus steckt. Für meinen Teil begegne ich viel Sympathie. Man hilft mir aus, aber natürlich angstvoll. Die Frauen im Fischgeschäft, Vogel, Berger, Frau Hesselbart. Gestern traf ich den Gemüsehändler, der nur noch selten herkommt, Mangel an Ware. Wenn Sie sich nicht schämen, einen Sack zu tragen? Ich schämte mich nicht und erhielt einen unerfrorenen Weißkohl, eine Kohlrübe und Möhren. Lauter seltene Delikatessen. 10. April, Mittwoch. In den Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Das Haus zwangsweise zum 1. Juni vermietet. An Berger, der seinen Laden in unserem Musikzimmer aufmacht. Besprechung mit dem Auswanderungsberater der jüdischen Gemeinde. Ergebnis unter Null. Gestern Besetzung Dänemarks und Norwegens. 19. April. Ich verabredete mit Berger einen kurzen Mietvertrag. Die Gemeinde zwang mir durch die Kreisleitung der NSDAP einen anderen Vertrag auf. Danach ist das Haus auf 2 Jahre vermietet. Ich darf es nicht ohne Genehmigung der Gemeinde betreten. Ich darf keine Forderungen an den Mieter stellen. Ich überlasse ihm das Vorkaufsrecht zum festgelegten Preis. Der Vertrag zwingt mich sogar, noch den Zaun hier streichen zu lassen. Alles von den jetzt 400 Mark Pension. Die Angst befällt mich aber nur intermittierend. Mehr als das Haus und den letzten Pfennig verlieren kann ich nicht. Und als Bettler nehme ich wie zahllose andere zu Bettlern gewordene öffentliche Hilfe, das heißt Hilfe der jüdischen Gemeinde, in Anspruch. Estreicher ist ein merkwürdiger Mensch. Jude und Leiter der Wohnungsvermittlung. Feder, Neumann und so weiter warnen vor ihm. Spion, Denunziant, nehme Schmiergelder. Zu mir ist der Mann aber bisher von allergrößter Freundlichkeit und sein Rat, das Haus nicht zu verkaufen, widerspricht bestimmt seiner Nazi-Instruktion. Denn man will die jüdischen Privathäuser freiwillig verkauft sehen. 29. April. Abscheulichkeit der Wohnungsaffäre. Estreicher, soweit ganz höflich, zeigte uns am Sonnabend 2 Zimmer in einer Villa der Kaspar-David-Friedrich-Straße. Sehr hübsch, aber naturgemäß auch mit großen Nachteilen. Am Montag sollte ich mit der Mitmieterin, einer Frau Voss, zusammenkommen. Es verstand sich von selbst, dass noch verschiedene Fragen zu regeln waren. Auch hatten wir noch nichts anderes gesehen als diese 2 Zimmer. Bei meiner ersten Frage wurde Estreicher im höchsten Grad anmaßend, ich sei undankbar, müsste ihm um den Hals fallen, hätte mich sofort zu entscheiden etc. Dabei verfiel er ins Schreien und drohte mit seiner Allmacht, mir ein unmögliches Einzelzimmer zuzuweisen. Mich packte die Wut, ich sprang auf, hieb die Faust auf den Schreibtisch und brüllte ihn an. Er hätte sich anständig zu benehmen. Nach langem gegenseitigem Toben habe ich die Zimmer angenommen. Ich war vor Estreicher gewarnt worden, hatte immer gehofft, ihn durch Freundlichkeit bändigen zu können. Ich hätte ihm besonders dankbar zu sein. Er hätte dies Paradies einem Orthodoxen geben können und gebe es mir, der erst jetzt zur Gemeinde komme. Ich mochte zuletzt den Zwist nicht weiterführen. Ich sagte, ich sei ihm durchaus zu Dank verpflichtet, ich könnte nur seinen Ton nicht dulden. Er spielte die gekränkte Unschuld, die Undankbarkeit gewohnt sei. Er schrieb mir die Wohnung zu, wir reichten uns sogar die Hand. Am unzufriedensten bin ich natürlich wieder mit meiner eigenen Haltung. Erst überschroff, dann allzu einlenkend. 3. Mai, Freitag. Sehr traurige Tage, und mein Herz macht mir solche Beschwerden, dass ich mir keine lange Frist mehr setze. Halbwegs beruhigend war vorgestern der Besuch der Frau Voss, mit der wir fortan zusammenhausen müssen. 8. Mai, Mittwoch. Arbeitsunfähig. Immerfort unterwegs. Dem Grundbuchamt musste ich 54 Mark zahlen. Der Umzug wurde heute perfekt. Kosten 250 bis 260 Mark. Verabredung in 4 Raten. Ich muss sehen, etwas Geld von Annemarie Köhler zu bekommen. Am Sonntag waren Feders bei uns, tröstliche Optimisten. Behaupten, es krisele intern, ein Attentat auf Himmler sei verübt worden. Es existiere eine Gruppe mit dem Motto, alles für Deutschland, nichts für Hitler, auch wenn Deutschland siege. Siegt es? 9. Mai. Im Autobus nach Pirna. Freundliche Aufnahme bei Annemarie, die wirklich sehr leidend aussieht. 16. Mai, Donnerstagabend. Am 10. Mai bei Morgengrauen zum Angriff über die deutsche Westgrenze auf breitester Front angetreten. Der Aufmarsch zur großen Entscheidungsschlacht im Westen hat begonnen. Vielleicht der trübste Hochzeitstag, den wir je gefeiert haben. Das Chaos des Umzugs hat begonnen, 9/10 der Möbel müssen auf den Speicher. Wir vernichten viel Schriftliches und Gedrucktes, was wir so lange bewahrt hatten. Im Garten legt Berger seine Ladenstufen an und zerstört, was Eva in Jahren aufgebaut hat. Und bei allem das trostlose Gefühl, dass eine günstige Änderung unserer Lage auf keine Weise anzunehmen ist. Die Erfolge im Westen sind ungeheure und das Volk ist berauscht. Ganz Holland, halb Belgien genommen. Berger heute in der Markthalle, sagen sie, am 26. Mai spricht Hitler in London. Auch die sittlichen Begriffe sind verwirrt. Hitler will ja nur, was Deutschland gehört. Und Polen? Das meiste davon lassen wir Russland und nehmen eigentlich nur, was deutsch war, höchstens noch Warschau dazu. Und die Tschechei? Die ist doch nun mal nicht lebensfähig als eigener Staat. Hitlers Umschwung vom Antibolschewismus zum Russenfreund ist vergessen. Er will nur Frieden, er hat das immer versprochen. Es ist fast bis zur Unmöglichkeit schwer, sich der allgemeinen Suggestion zu entziehen und nicht mit dem Blitzsieg und der fantastischen Landung in England zu rechnen. Blitzsieg und Gegenschlag für die Sprache Tertii Imperii notieren. 21. Mai, Dienstag. Der Sieg Hitler-Deutschlands scheint gewiss. Und weil damit jede Aussicht für uns schwindet, noch einmal in unser altes Esse zurückzugelangen, so möchte ich den Begriff Ballast beinahe auf meinen ganzen Besitz ausdehnen und wüte geradezu gegen meine Vergangenheit. Aus der Bibliothek sind ganze Bücherstöße entfernt, kistenweis die lange gesammelten illustrierten Zeitungen, die sämtlichen Sonderdrucke, die sämtlichen Rezensionen meiner Arbeiten, alle Handschriften gedruckter Sachen, ebenso Theaterprogramme, Briefe und derartige Andenken, alle alten Kollegehefte. Zu Annemarie Köhler kommt je ein Exemplar der fertiggestellten Teile des Curriculums und des 18. Jahrhunderts. 22. Mai, Mittwochabend. Haupttätigkeit dieses Tages, verbrennen, verbrennen, verbrennen, Briefe, Manuskripte in Haufen. Man muss das Zeug immer wieder umwälzen, die Manuskriptblätter dicht aufeinander brennen, sonst nur am Rand. Judenhaus, Kaspar-David-Friedrich-Straße 15b. 26. Mai, Sonntagmorgen. Eine hübsche Villa, zu eng, zu modern gebaut, gepfropft voll mit Leuten, die alle das gleiche Schicksal haben. Wunderschön im Grünen gelegen, parzellierter alter Parkbestand. Wenn wir auf dem der Straße abgewandten Balkon stehen, zur rechten als Blickgrenze eine Geröllwand, zur linken eine Klinik. Ein paar hundert Meter weiter der große grüne Wasaplatz. Alles in einer Fülle von Flieder, Kastanienblüten, Frühling in jeder Form. Kurzum, allerschönstes Dresden. Soweit alles gut. Im Übrigen ein furchtbarster Zustand. Am Donnerstag um 5 war alles ausgeladen. Freitag früh habe ich mich um 5:30 das letzte Mal richtig gewaschen. Seitdem Tag und Nacht im gleichen verschwitzten Hemd, die Zähne ungeputzt. Jetzt ist Eva beim Einräumen und da nicht Luft geschaffen ist, kann man nicht weiter. Der größte Zeitverlust ist das ständige Hineinwuseln fremder Humanitas. Frau Voss, 50erin, wohlhabende nicht-arische Witwe des arischen Direktors der ÖVA, ist eine etwas kindliche, ein bisschen kleinbürgerliche Frau, gutartig, hilfsbereit, sehr anschlussbedürftig, ungeheuer gesprächig. Sie erscheint schon, wenn Eva noch im Bett liegt, sie frühstückt auf dem Balkon. Sie hat uns am Einzugstag zweimal zum echten Tee eingeladen, hat gestern unsere Schollen bearbeitet, wir wiederum mussten ihr Geschirr mit abwaschen. So herrscht eine große Promiskuität, die hoffentlich reibungslos bleibt, aber natürlich auch reibungslos auf die Nerven fällt. Das Beste an Frau Voss ist ihre große Freundschaft für Muschel, eine sofort erwiderte Freundschaft. Das erleichtert vieles. Frau Voss ist nicht die einzige, wenn auch die hauptsächlich Wuselnde. Das Haus ist wirklich eine Schicksalsgemeinschaft und wir werden Besuche machen müssen. So ist unser ganzer Lebensstil plötzlich umgewandelt. Heute erschütternder Brief von Trude Scherk über Grete. Sie befindet sich seit einer Woche in einer Irrenanstalt in Bernau. Verfolgungswahn durch Gehirnsklerose. Wir hatten uns seit langem vorgenommen, Grete zu besuchen, immer schreckte ich davor zurück. Jetzt beherrscht mich wieder die vollkommene Gefühlskälte. Was ich an wirklicher Liebe aufbringe, ist ganz allein auf Eva beschränkt. Ich fand als erstes ein Schreiben der jüdischen Gemeinde vor, Personalangaben für den Arbeitsdienst an alle Juden von 16 bis 60 Jahren. Wenn ich zum Schippen herangezogen werde, ist es mein Herztod. 31. Mai, Freitag. Einige Lücken im Chaos, aber immer noch Wüstenei. Die furchtbare Enge erfordert ewiges Räumen und Geschirrwaschen, dazu die vielen Wege und Frau Voss. Oft gemeinsame Teemahlzeiten, man hilft sich aus, sie bereitet manches Essen für uns, wir waschen für sie ab. Ganz ungeistiges Leben, viele Verzweiflungsanfälle, Eva viel tapferer als ich. Das Judenhaus, über uns Besitzer Kreidel, seine Frau Anfang 40, wohl 15 Jahre jünger als er, arisch, unten seine verwitwete Schwägerin. Ihr Mann besaß großes Sportgeschäft, Sohn Sportfechter mit Florettpreisen, hat 3 Wochen im KZ gesessen, seine Mutter 1 Woche in Untersuchungshaft. Man fand hinter ihrem Ofen Florette ohne Spitze. Staatsanwalt entschied, Sportgeräte, nicht Waffe. Alle im Haus, deutschen Endsieges, absolut gewiss. Dann ist da unten irgendwie angeheiratet, verwandt ein dicker, brutal aussehender Herr Katz. Kaufmann, hat den Krieg als Offizier mitgemacht, ist Monomane des deutschen Soldatentums, gebärdet sich nationalistischer als jeder Nazi, freut sich der deutschen Siege, verachtet Entente. Wir werden England aushungern, wir sind unwiderstehlich, unbesiegbar. Die englische Blockade? Nebbig, die Blockade. 6. Juni, enge Promiskuität. Kaum gelichtetes Chaos, ewiges Abwaschen. Keine Sammlung, wenige Zeilen Curriculum, kein Vorlesen oder für mich Lesen. Immer im Nichtigen beschäftigt, jeden Tag die gleichen Gespräche. Dabei ungeheure Siege Deutschlands bei rasender Triumphsprache. Abends Nervenberuhigung bei Kartenlotterie. Morgens der ganze Jammer. Gehobenes KZ. 23. Juni, Sonntag. Manchmal essen wir oder versuchen, auf dem Bahnhof zu essen. Wenn man Glück hat, erwischt man ein markenfreies Gericht. Aber solch ein Souper ist mager, ziemlich teuer, und wir sind auch schon einmal ungegessen zurückgekommen, weil nichts ohne 10 Gramm Fettmarken zu haben war. Einmal bei Feders, gute Leute. Aber wären sie nicht als Juden betroffen, würden sie Nazis sein. 6. Juli, Sonnabend. Neues Verbot für Juden, den großen Garten und andere Parks zu betreten. Katz, der dicke alte Mann mit der Offiziersmonomanie, bringt es uns zur Unterzeichnung. Er hat eine merkwürdige Liebe zu uns gefasst, obwohl ich ihm opponiere. Weil ich ihm gern zuhöre, weil er wünscht, dass ich Recht behielte, weil er neuerdings nicht mehr so siegesgewiss ist. Er hat eine besondere Vorliebe für Eva, weil sie an einer Judenkarte keinen Anstoß nahm, die ihr durch Verwechslung statt der ihr zustehenden arischen heraufgeschickt wurde. Karten werden jetzt für das ganze Haus abgeholt. Es gibt Unterschiede im Haus. Frau Kreidel Senior ist auch arisch und erbittert, in dem jüdischen Schlamassel zu sitzen. Sie hat in Evas Fall eine Szene um das J gemacht. Soll sie sich scheiden lassen, sagt Katz. Auch Kreidel Senior ist Klasse für sich, hat das J, darf aber als Protektoratsdeutscher, geborener Böhme, nach 9 auf der Straße sein, darf durch den großen Garten gehen. Spannungen aus alledem. Ich prüfe mein eigenes Herz. Immer erkläre ich, das J wird einmal mein Alibi sein. Aber immer ist es mir grauenhaft, eine J-Karte vorzuweisen. Es gibt Läden, die die Belieferung der Karten ablehnen. Es stehen immer Leute neben mir, die das J sehen. Wenn möglich, benutze ich im Fremdenladen Evas Arische. 7. Juli, Sonntag. Gestern gegen Mittag Frau Hesselbart bei uns, in Schwarz. Ihr Mann bei St. Quentin gefallen. Er 35, sie 33, 3 Kinder. Sie brachte mir Strümpfe und Hemd und Unterhose. Sie brauchen es. Ich kann es nicht mehr gebrauchen. Wir nahmen das Zeug wirklich an. Wir umarmten uns nach ihrem Fortgehen. Ich bin aus dem Felde zurückgekommen. Wir sind bisher durch alle Nöte noch immer durchgetaucht. Im Augenblick haben wir noch immer allerhand Glücksmöglichkeiten. Und wenn es bloß der kleine Abendspaziergang bis zur 9-Uhr-Grenze ist. Und dass der Kater lebt. Und dass wir uns mit unserer Fossin vertragen. Und dass ich am Curriculum schreibe. 14. Juli, Sonntag. Evas Geburtstag so groß gefeiert wie seit langen Jahren nicht. Das war Frau Voss zu danken. Gleich morgens buk sie eine Erdbeertorte und brachte Blumen und Wein. Dann bei kühlem Wetter ein richtiger Ausflug. Ich selbst hatte Eva Blumen für den Balkon geschenkt. Der Blumenkauf, danach der Ausflug und die Abendfeier waren ein bisschen zu viel für sie. Am nächsten Tag war sie schwer zerschlagen und das äußert sich jetzt natürlich als Verdüsterung und Trostlosigkeit. Da erschien Herr Kreidel Senior und einen Augenblick darauf war die Depression fort. Kreidel erzählte aus sicherster Quelle, es rolle Zug um Zug nach Osten mit Mannschaften geschützten Tanks. An dieser Nachricht, die inzwischen bestätigt wurde, kauen, spinnen und erheben wir uns seit gestern. Sie kann den Umschwung und die Entscheidung bedeuten. 18. Juli, Donnerstag. Während Kreidel Senior neulich die Nachricht vom Ostwärts brachte, lag unten im Parterre eine alte Frau, die Mutter der Frau Katz, am Schlaganfall im Sterben und starb, während wir uns hier unterhielten. Ich war das erste Mal hier auf dem jüdischen Friedhof, wohl das erste Mal auf einer orthodoxen jüdischen Begräbnisfeier. Es fiel auf, wie armselig der männliche Teil des ziemlich zahlreichen Gefolges gekleidet war. Meine eigene Kleidungsnot wird allmählich grotesk. Frau Voss spinnt einen Plan, mir einen Anzug Morals zu verschaffen. Strümpfe von dem gefallenen Hesselbart, ein Anzug vom Selbstmörder Moral, jüdische Kleidung im Dritten Reich. 24. Juli, Mittwoch. Gestern saßen den ganzen langen Abend sehr unerbeten Kreidel Senior und seine sehr unsympathische Frau bei uns zum Tee. Von der steifen und kalten Frau habe ich den Eindruck, sie würde eine Stunde nach dem Tod des Mannes um Aufnahme in die NSDAP bitten. 2 Tage vorher war das Ehepaar Katz bei uns. Eigentümlichkeit des Judenhauses, wie jeder die Volksstimmung erfassen möchte und von der letztgehörten Äußerung des Friseurs oder Schlechters etc. abhängig ist. Ich auch. Gestern hier ein philosophischer Flügelstimme am Werk. Es werde noch lange dauern, England sei weltreich, selbst wenn man lande. Sofort war mir leichter ums Herz. 26. Juli, Freitag. Ich fand neulich im Telefonbuch Robert Israel Bruck, Professor. Frau Voss steht nicht im Telefonbuch. Sie sagte mir heute, abbestellt vor Neudruck des Buches, nachher wiederbestellt. Ich mag nicht als Sarah verzeichnet sein. 11. August, Sonntagnachmittag. Fürchterlicher Zusammenstoß mit Kreidel Senior, der uns zu großen Wasserverbrauchs bezichtigt und Sonderzahlung verlangt. Lappalie von 1,50 Mark, aber charakteristische Heftigkeit, ich muss schon sagen, beiderseits. Die Nerven gehen in dieser grässlichen Situation jedem durch. Frau Voss in tiefster Depression. Das Telefon, sie telefoniert täglich endlos mit Freunden und Angehörigen, ist allen Juden gekündigt und verboten worden. 30. August, Sonnabend. Dass ich überhaupt noch zur Arbeit am Curriculum komme, ist eigentlich ein Wunder. Denn zu den üblichen Beschäftigungen sind serienhaft die weiten Spaziergänge getreten. Evas Fuß hat sich entschieden gebessert. Wir wandern bis zu 3 Stunden. Ich sehe vieles, was ich im Fahren nicht gesehen habe. Ganz erschließt sich eine Gegend doch nur dem Fußgänger. Sollte ich noch einmal zum Fahren kommen, so müssen wir kombinieren, fahren und gehen. Als frommes Gemüt müsste ich beinahe Gott auch für Hitlers jüngste Schikane, die Beschränkung der Einkaufszeit, danken. Seit ich nur noch von 3 bis 4, Sonnabend von 11 bis 12, einkaufen darf, bin ich in dieser Stunde zwar arg gehetzt, gewinne aber meist den Vormittag für das Curriculum. 23. September, Montag. An den Litfaßsäulen neulich zeigt eine Kirche an, Held eines Volkes, Oratorium von Händel. Darunter klein, Judas Makkabäus, neu gestalteter Text. 14. Oktober, Montag. Ich nahm mich zusammen und kam ohne Eruption über den 9.10. hinweg. Abends am Bahnhof ein Grießpudding, als Zusatz- und Geburtstagsfeier 50 Gramm Brotmarken. Die Tage werden in jeder Beziehung kürzer. Wieder von 8 Uhr ab Hausarrest seit dem 1.10. Wir wussten das nicht, bis vorgestern um 8:45 Polizeikontrolle kam. Die letzten Tage waren wir ahnungslos später nach Hause gekommen. Es hätte mich ins KZ bringen können. Erbitterung über die Gefangenschaft führte hinterher noch zu Zusammenstoß mit Eva. Die Nerven versagen. So muss Eva jetzt wieder öfter zu Hause kochen. Da sie am langen Nachmittagsspaziergang hängt, immer wieder betonend, dies sei das Einzige, was ihr geblieben, so übermüdet sie sich schwer, und das führt zu elenden Abenden und unfrohen Vormittagen. Ich werde mit dem Curriculum nicht fertig, ich habe das 18. Jahrhundert nicht vollendet und ich mache Notizen zur Sprache Tertii Imperii, das ich nie schreiben werde. Ich bin Tag und Nacht von Todes- und Nichtigkeitsgedanken verfolgt und hänge an diesen Sachen so sehr, dass ich alle meine Sprachkenntnisse einrosten lasse. Alle. Nur der Ausgang entscheidet darüber, ob ich einmal als unverantwortlich träge und gewissenlos oder als zäh und selbstbewusst gelte oder ob kein Hahn danach kräht, wie ich meine letzte Lebenszeit hingebracht habe. 21. Oktober. Hier ist England. Hier ist England. Hier ist England. Abnutzung des Superlativs. London wird alle Tage zerstört, alle Tage sitzen die Londoner länger im Keller. Aber mehr als 24 Stunden hat der Tag nicht. Mehr als zerstört sein kann eine Stadt nicht. 25. Oktober, Freitag. Seit einem reichlichen Jahr war echter Kaffee ganz gesperrt. In diesem Monat 50 Gramm für Arier, nicht für Juden. In Köln und Berlin 75 Gramm, weil man dort öfter im Keller nächtigt. Wir erhielten 50 Gramm für Eva. Wir tranken einmal je eine Tasse. Es war beinahe komisch. Die Ration reicht zu noch einer zweiten. 2. November. 2 Tage Schneefall, Frost, Dreck, grausige Wege, Vorgeschmack des Winterfrierens bei Kohlenknappheit, des Kohlenschleppens aus dem Keller. 11. November, Montag. Der Fliegeralarm gestern war nicht ohne Komik. Sonntag schon um 9:45. Nichts erfolgte, aber erst nach vollen 2 Stunden wurde entwarnt. Und alles, was in Kino, Kabarett etc. war, musste in die Stadtkeller. Ich empfand die Sache als etwas Rächendes. Wir waren durch die furchtbare Fülle der Lokale bei immer faderen, kostspieligeren, peinlicheren Essen im Monopol aufgehalten worden und hatten den letzten Omnibus versäumt, Autos durchweg besetzt. Ich kam mir vor wie ein gehetztes Tier, wollte die Polizei antelefonieren, meine Frau habe sich den Fuß vertreten, ich bäte die Fristüberschreitung zu entschuldigen. Da fand sich doch noch ein Auto und um 8 waren wir hier. 21. November. Nacht, 18. 19. November, Alarm 8. 12 bis 1, ohne Begleiterscheinungen. Nacht, 19. 20. November, Alarm 9. 10:45 bis 11:45. Alarm 10, 16:30 mit Leuchtkugeln. Flak und einigen dumpfen Schlägen. Man sagt Brandbomben. Der wesentliche Angriff soll Chemnitz gegolten haben. 26. November, Dienstag. Vogel hat jetzt eine Verkäuferin. Ich bitte Vogel Senior um ein halbes Brot ohne Marken. Er flüstert, um Gottes Willen, verlangen Sie das nie von unserem Fräulein. Die Verkäuferin steht im Nebenraum. Der Alte sehr laut, also erst die Marken. Nimmt meine Karten und die Schere, schneidet in der Luft, gibt sie mir zurück, bringt mir das Brot, flüstert, Sie machen mir sonst den Laden zu. 10. Dezember, Dienstag. Eine Parallele zu dieser jüdischen Wanderung durch die ganze Welt. Das Schlimmste ist die sinkende Widerstandskraft Evas. Keine Taste wird angerührt, kaum ein Buch, keine Zeitung. Das schlechte Wetter, die frühe Dunkelheit, Hindern am Spazierengehen, das viele Frieren, das furchtbar dürftige Essen geben den Rest. Die öffentliche Judenhetze ist wieder im Anschwellen. Die Filmpropaganda Jud Süß und der ewige Jude. Dieser zweite, offenbar schlimmste Film ist übrigens nach knapp einer Woche hier wieder verschwunden. Weshalb? Müdigkeit und Ekel des Publikums. Lingua tertii imperii, der Jude, der Engländer. Nichts als Kollektiver, kein Individuum gilt. Ich finde so überaus wenig Zeit zum Curriculum, dass ich mir gar keine Zeit zum Tagebuch nehme. Ich notiere bisweilen ein Stichwort, aber die wechselnden Details des Alltags sind das Wichtigste. Jeden Abend, wenn Frau Voss von ihren vielen Wegen und Besuchen zurück, erzählen Sie, was haben Sie gehört? Ich weiß, sie quasselt halt und sinnlos. Und ich will doch immer wieder hören, was es für Gerüchte und Stimmungen gibt, wer von Evakuation redet, wer Hoffnungen auf England setzt, ob ein Arbeiter geschimpft hat. 20. Dezember, Freitag. Seit Tagen schwerer Frost, nachts 15 bis 18 Grad. Wohnung unheizbar, 9 bis 12 Grad im Zimmer. Ich habe Frost an den Fingern bekommen, auch aufgesprungene Hände und Füße. Eva ist blass, schmal, deprimiert. Wenn Mondschein, essen wir auswärts. Der Abendrest wird dann durchgefroren. Neue Verschärfung der Judenschikane? Nach 8 in der Wohnung selber fixiert. Besuch bei Mitbewohnern des Hauses, Aufenthalt im Treppenhaus verboten. 31. Dezember, Dienstagnachmittag. Resümee 1940 kurz zu fassen. Am 24. Mai ins Judenhaus vertrieben. Ein Gutes war dabei, Eva lernte nach Jahren wieder gehen, sogar wandern. Im Sommer bei Frankreichs Zusammenbruch hoffnungslos, dann allmählich ein bisschen neuen Mut geschöpft. Sprache tertii imperii. Im Neujahrsbefehl Hitlers an das Heer wieder die Siege von einmaliger Größe. Wieder der amerikanische Superlativ. Das Jahr 1941 wird die Vollendung des größten Sieges unserer Geschichte bringen. Ich hatte bereits in vergangenen Folgen angeschnitten, dass es für den Verlauf von Viktor Klemperers Biografie unter dem Nationalsozialismus von großer Bedeutung ist, dass er mit einer Nichtjüdin verheiratet ist. Eva Klemperer wird für ihn im wahrsten Sinne des Wortes zur Überlebenschance. Ab 1941 beginnen nämlich die Massenmorde und die systematische Vernichtung allen jüdischen Lebens. Den Deportationen in den Tod kann Viktor entkommen, obwohl er Deutschland nie verlassen hat. Wie genau, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, die ihr ab sofort in der Deutschlandfunk-App findet und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und wenn ihr noch mehr Hintergrundwissen erfahren möchtet über die Zeit des Nationalsozialismus, findet ihr dort auch eine Sonderfolge. In der widme ich mich den vielen Themen, die wir heute angesprochen haben, nochmal ausführlicher. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge. Ciao.